Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kleiner Cast, der Podcast von Kleiner 3. Heute mit Lucy. Hallo. Mit Nicole. Hallo, hallo. Zugeschaltet live aus Frankfurt, also live jetzt für uns, natürlich für euch nicht. Und mit mir, Anne. Hallo. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, wo wir gemerkt haben, dass das sehr viel Redebedarf hervorbringt. Und zwar hatte ich neulich einen Artikel entdeckt, das war so ein BuzzFeed-Artikel, wo Disney-Prinzessin als Prinzessin von Adventure Time nachempfunden wurden. Den werde ich auch nochmal verlinken. Der hat mich sehr glücklich gemacht und ich habe mich irgendwie gefragt, so, warum macht mich das eigentlich so glücklich? Und dann haben wir irgendwie gemerkt, dass wir darüber gesprochen haben und ich den eben mit den anderen geteilt haben, so, hey, Disney-Prinzessin und Disney-Heldin, das ist eigentlich echt so ein Thema für sich, das sollten wir nochmal etwas größer beackern. Und da ja, eignet sich natürlich der Podcast besonders gut dafür. Das heißt, heute All Things Disney. Und im Speziellen die Helden, die wir da so erlebt haben. Ja. Ja, ich finde das, insofern fand ich das ein spannendes Thema, weil das ja in den letzten Jahren irgendwie gerade so ja fast schon sowas Memehaftes hat im Internet, dass halt alle möglichen Reimaginierungen und Remixes von diesen Disney-Prinzessinnen gibt mit irgendwie, dass sie irgendwie als People of Color oder mit Behinderungen oder dass sie oder halt einfach mit ganz vielen popkulturellen Crossovers irgendwie, wir haben da ganz viel gesammelt und werden da einiges zu verlinken, dass das halt irgendwas ist, was Leute offensichtlich ja immer wieder anregt, damit irgendwas zu machen, während gleichzeitig das ja so ein ja durchaus auch kritisch zu betrachtendes, ja total kapitalistisch ausgeschlachtetes Ding ist, was irgendwie möglichst irgendwie das Taschengeld junger Mädchen leerräumen soll irgendwie und deren Kinderzimmer füllen. Also und man gleichzeitig auch denken kann, ja, und die kriegen von diesen ganzen tollen tollen Remixes auf Tumblr jetzt auch nichts mit. Also sozusagen. Na wohl, bei auf Tumblr wahrscheinlich noch am ehesten. Als ja, ab einem gewissen Alter, auf einem gewissen Alter auf jeden Fall. Ja. Aber das ist halt irgendwie so ein bisschen diese Diskrepanz. Das ist einerseits, dass ein Thema ist, das irgendwie auch noch ja ältere Semester beschäftigt, weil die das ja auch aus ihrer Kindheit kennen oder auch heute noch sich damit beschäftigen oder in die neuen Filme gehen. Hm. Ich zum Beispiel. Und gleichzeitig, das ja auch was ist, was im feministischen Kontext oft auch kritisch diskutiert wird, naturgemäß, weil es eben so ein Massenphänomen ist, was irgendwie kleine Mädchen erreicht und man sich halt fragen muss, was werden da für Botschaften genau, vermittelt? Genau, so. Ja. Na, Nicole hat's ja richtig hardcore dann in Angriff genommen. Die hat sich ja gleich so eine Challenge gesetzt, ne? Erzähl mal, Nicole, was du da gemacht hast. Also ich hab's zumindest probiert. Ich habe gedacht, ich schaue mir in der Woche vor dem Podcast, vor der Aufnahme alle Disney-Prinzessinnen-Filme an, die es gibt. Und habe gedacht, ich mache das auch chronologisch und habe dann auch angefangen mit Schneewittchen 1937, Cinderella 1950. 37, Wahnsinn. Ist total krass, ja. Dornröschen 59, dann Ariel. Und Ariel, das war total schlimm, habe ich abbrechen müssen, weil ich keinen Stream in der Originalversion gefunden habe und ich die VHS-Kassette nicht mehr habe und auch kein VHS-Kassettenabspielgerät. Also ich hätte jetzt ich sogar glaub, das noch ist eher das Problem. Ich glaube, die Kassette hätte ich sogar noch, aber ich hatte nichts mehr zum Abspielen. Genau, also ich habe auch Aladdin habe ich auch noch da als Kassette, aber Ariel nicht. Und Ariel wurde Jahre später neu synchronisiert mit naja, komplett neuen Stimmen. Und das ist ganz interessant, weil sie einerseits viel originalgetreuer ist, und die Texte viel, viel näher am englischen Original sind, aber es sind halt nicht die Texte, mit denen ich aufgewachsen bin und es ist nicht die Stimme, mit der ich aufgewachsen bin, weil gerade bei Ariel fand ich das ganz furchtbar. Also habe ich es abgebrochen und habe mir auf YouTube zumindest Ariels Lied im Original angeguckt und habe gedacht, den Rest, den weiß ich schon irgendwie. Dann Die Schöne und das Biest 1991, was ich jetzt nicht mehr geschafft habe in der Zeit, aber ich habe mitgekriegt, dass du das geguckt hast, Anne, ist Aladdin. Dann kannst du ein bisschen mehr erzählen zu Jasmin. Dann habe ich mir noch angeguckt im Schnelldurchlauf, weil ich es im Prinzip auswendig kann, mein All-Time-Favorite Pocahontas von 1959, Mulan 1998, Dann, Nee, Moment, das war jetzt ein Pocahontas, das war jetzt nicht 1959, oder? Das war lustiger, hab ich schon 59 gesagt? Nein, Pocahontas war 95. Head of the game, ja, yeah, okay. 1995. Mhm. Genau, Mulan 98 und dann nach einer Lücke, also es ist auch ganz interessant, wir haben irgendwie von 59 bis 89 keine Disney-Prinzessinnen. Und dann haben wir wieder von 98 bis 2009 keine Disney-Prinzessin. Und dann habe ich noch gesehen den Film mit Tiana. Wie heißt der nochmal? Princess and the Frog. Oder the ich Princess weiß nicht, wie der auf Deutsch Frog? Heißt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Küss mich Frosch oder so ein komischer Titel. Keine Ahnung. Küss den Frosch irgendwie. Ja, ja, ja, ja, ich glaube. Genau, und dann im noch. Im Zweifel sind die deutschen Titel immer blöder. Genau, dann habe ich gestern Abend noch ganz knapp vom Schlafengehen geschafft, Rapunzel von 2010, Merida von 2012 habe ich nicht mehr geschafft, nochmal zu gucken, habe ich aber auch mal gesehen. Und was ich auch noch nicht gesehen habe, Asche auf mein Haupt, ist Frozen. Ich glaube, wir müssen den Podcast an dieser Stelle abbrechen. Nee, da hat ja Nicole ihrem Gegenteil dann noch was Schönes vor sich. Ja, ja, absolut. Nein, ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen. Okay, not the same. Das kann ich schon mal sagen. Was ich an der Stelle interessant finde, das ist ja sozusagen, also wir haben jetzt gesagt, generell Disney-Heldinnen, weil das eben ja auch was ist, was man mal erstmal so unterm Strich sagen kann, ist es was Gutes? Weil wo findest du sozusagen an Kinder gerichtete, ja sozusagen massenmediale Inhalte, jetzt hier im Bereich Film, wo so oft Frauen oder Mädchen im Mittelpunkt stehen? Ja, total. Das ist was, wo man mal sagen muss, man kann daran alles Mögliche kritisieren und das tun wir sicher auch noch, aber das ist schon mal erstmal was, wo man sagen muss, das ist leider nicht so die Norm. Mhm. Und zumal ja auch in der Regel, also ich weiß, ich kann es nicht so beurteilen, aber im Prinzip gilt Disney oder galt immer doch so als relativ für alle, für die ganze Familie. Also sprich, das ist nicht so, oh, das ist mit Mädchen, das dürfen die Jungs jetzt hier nicht gucken, was sich natürlich in den letzten Jahren durch diesen Prinzessin-Franchise verschoben hat, aber irgendwie ich finde es total auch schön, wie du das gerade ausgesprochen hast. Franchise. Ja, also der Franchise. Pun intended. Ja, was ja echt irgendwie ein Phänomen ist. Ich meine, es gab immer Merchandise für die einzelnen Filme, aber dass sie wirklich das so da rausgelöst haben und dann auch alle Figuren versucht haben in diese Schablone zu pressen, was so mehr oder weniger gut funktioniert, und das ist dann halt, naja, das ist halt einfach sehr glitzerig und sehr gegendert und so. Und ich meine, grundsätzlich, ich mag ja Glitzer und ich sag auch nicht, dass Mädchen nicht mit Prinzessinnen spielen sollen, aber es ist dann natürlich schon, fällt sehr in dieses rosa-hellblau-Ding so ein bisschen rein. Ja, total. Und also ich weiß nicht, also für mich ist so einfach, ich habe dann halt überlegt, okay, was, ich habe nämlich auch noch mal ein paar Filme dann nochmal geguckt und dann habe ich halt in erster Linie die genommen, wo ich damals so krass Fan war, dass ich sogar den Soundtrack hatte und halt auch. Hatte ich auch. Wirklich sämtliche Lieder rauf und runter. Also ne, wenn ich heute noch klein wäre, dann wäre ich die komplette, ich singe jetzt hier Frozen und Let It Go die ganze Zeit. Jetzt singe ich Let It Go eher beim Karaoke, aber dieses, was heute ja die kleinen Mädels und Jungs ja auch machen, dann, das habe ich halt damals auch gemacht mit den Soundtracks. Und das waren dann eben insbesondere Ariel. Das war halt auch der erste Film, den ich so bewusst im Kino gesehen habe. Also eh schon mega Erlebnis. Damals noch im Kosmos-Kino, ne, hier in Berlin. Kennt man leider jetzt auch nur noch als, was ist da jetzt drin, irgendeine komische Disco? Keine Ahnung. Es ist halt ein Veranstaltungsort. Genau, es hat auf jeden Fall nicht mehr was mit dem Kino zu tun. Und das war damals noch so fancy irgendwie. Und Schöne und das Biest auf jeden Fall. Und Aladdin eben auch. Wobei ich dann bei Aladdin eben schon gemerkt habe, dass das so ein bisschen komisch war. Also damals habe ich das natürlich noch nicht so formulieren können, aber dass das so ein bisschen komisch war, so hey, plötzlich hatte ich dann eben nicht mehr die Mädchen zum Identifizieren, sondern da war ja dann, also da war ja auch Jasmin als Prinzessin dabei, aber sie war jetzt weniger im Mittelpunkt, was das angeht. Obwohl sie als Figur eigentlich ganz cool ist. Also das habe ich jetzt beim Rewatchen auch nochmal gemerkt. So. Aber ja, das war so für mich irgendwie das Kriterium, nochmal die zu gucken, wo ich quasi den Soundtrack dann auch die ganze Zeit mitgesungen habe. Und Ariel ist da irgendwie ganz, ganz weit vorne weg. Also insofern kann ich das total verstehen, Nicole, dass dich das so erschreckt hat mit den Stimmen. Ja. Das ist so schlimm. Das ist, wobei ich also halt auch, es tut weh. Ja, also ja, wirklich. Das glaube ich. Und ich habe es aber jetzt tatsächlich auch das erste Mal auf Englisch dann geguckt, weil natürlich damals habe ich es auf Deutsch geguckt und auch nur auf Deutsch dann mitgesungen und so weiter. Und da fand ich schon spannend, wie sie so ein paar Sachen verändert haben. Also zum Beispiel, dass Sebastian die Krabbe ja so eher so ein Jamaican-English spricht. Und das, genau das ist das Ding, dass das nämlich eigentlich ja eine ganz gute Sache, hätten sie es vielleicht am Anfang gemacht und nicht nochmal neu, dass nämlich im Deutschen in der Neusynchronisation Sebastian nicht mehr die gleiche Stimme hat wie Lumière bei Die Schöne ist das Biest und noch vielen anderen Filmen, sondern auch in der deutschen Neusynchronisation diesen Akzent hat. Ah, dann haben sie das da übernommen. Das ist ja interessant. Mhm. Okay. Ja. Ja, aber ja, gerade so Ariel und Die Schöne und das Biest, das waren so diese großen es war ja sozusagen auch die Wiederaufnahme der Disney-Prinzessin oder der Disney-Heldin. Ja. Mhm. Also das haben sie da sozusagen nach so einer langen Durststrecke hat da Disney das also wieder so angestoßen. Ja, und interessant, die waren ja dann, dass es da mal diese Lücken gab. Ja, ne? Jetzt auch immer noch, ja. Und sie hatten ja sogar vor Jahren irgendwie wieder mal verkündet, sie machen jetzt keine Filme mehr mit Prinzessinnen und würden jetzt mehr sich versuchen, auf eine Jungs-Zielgruppe tatsächlich sogar Ach, das war echt so die Aussage. Das war mal eine Aussage. Und offensichtlich haben sie sich eines Besseren besonnen, haben Frozen gemacht und haben damit den größten, ihren größten Hit seit ewig, wo man dann auch nur sagen kann, ja, Leute, bleibt halt bei dem, was ihr gut könnt. Ja. Außerdem, warum nicht Frauenfiguren in den Mittelpunkt stellen und das ist dann für alle und nicht nur für Mädchen. Und es ist ganz interessant, wenn man sich die Filme so auch im zeitlichen Verlauf anguckt, wie sich nämlich auch die in den Filmen dargestellte Jungsrolle verändert. Und dass je später die Filme sind, umso mehr bekommen Jungs in den oder Männer in Disney-Prinzessinnen-Filmen eine sehr gestaltete Rolle, haben ihre eigenen Sorgen und Struggles und sind nicht nur der gut aussehende Typ so. Der dann am Ende der dann am Ende kommt und dann ziehen sie zusammen auf dem Pferd ab und heiraten, sondern lernen sich vorher kennen und sind dann halt im Film auch eine Identifikationsfigur für ein möglicherweise Jungspublikum. Und das finde ich auch total interessant in dem, was ihr im Kontrast dazu mit der Franchise-Geschichte, dass halt die Franchise-Geschichte sehr, sehr einseitig und auch schon ein bisschen stereotyp und klischeehaft dargestellt ist, aber dass gleichzeitig die Filme viel, viel breiter sind und breiter werden, nicht nur in der Ausgestaltung der Rolle, die Prinzessinnen haben, sondern auch die männlichen Counterparts. Mhm. Das stimmt. Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eben den Erik von Ariel angucke, der war ja auch, also da war so irgendwie klar, der hatte da irgendwie keinen Bock so mit den Mädels, die Prinzessinnen, die er ja irgendwie vorgestellt bekommen hat, die irgendwie zu heiraten und wurde da immer hingedrängt. Und wollte halt einfach schon auch auf eine warten oder nur mit einer zusammen sein, wo das halt alles passt, ne? Mhm. Also das wurde auch sehr deutlich gemacht und er war auch sehr liebevoll einfach. Der hat da irgendwie diesen Bobtail-Hund, diesen abgefahrenen, der alle abschlabbert und war total nett zu dem, begibt sich sogar nochmal in Lebensgefahr, um den zu retten und solche Geschichten. Also da hat man ja schon gemerkt, okay, der ist jetzt nicht so ein... Also das ist jetzt der nicht ist kein einfach, komplexer Charakter, meinst du? Naja, das jetzt nicht. Aber es ist nicht auch nur rein zum Angucken irgendwie da. So. Ja, das stimmt. Wobei ich, also wo du es gerade angesprochen hast, also ich finde ja tatsächlich immer so ein Problem bei diesen Charakteren und was mir früher halt auch nicht bewusst war, die sind ja eigentlich immer alle noch sehr jung, wenn die sich da treffen. Ja. Ja. Oh mein also ich meine, ja, ich mein, teilweise auch unter 18 oder ich weiß gar nicht wird genau. Wird das so thematisiert? Auf jeden Fall sind sie, naja, das ist ja so ein bisschen der Trick, die Identifikation, glaube ich, die die kommt ja durch dieses Adoleszente. Ja. Also ich meine zum Beispiel Ariel, die kommt wirklich komplett wie so ein Teenager rüber. Hm. Und da ist dieser Song, den sie hat. Ist ja auch die jüngste von den Schwestern. Genau. Und da ist dieser Song, den sie hat, wo sie sagt, ah, ich wünsche mir irgendwie was anderes, ich wünsche mir woanders zu sein, ich wünsche mir was Neues zu erleben. Und das sind halt so, ich fühle mich gefangen, ich und das ist aber ein Thema, was immer wiederkehrt. Glaube ich, also sozusagen, das ist Pocahontas, die nicht den vorgegebenen Weg gehen will, das ist Merida, die nicht den vorgegebenen Weg gehen will, auch Jasmine haut ab. Ja, ja, das hat viel immer mit Abgrenzung von Eltern zu tun. Ja, das ist irgendwie immer wieder dieses Adoleszente, wo man sich halt irgendwie total reinfühlen kann, dass man sich nicht verstanden fühlt, und das finde ich interessant, weil sie das halt gleichzeitig dann wiederum den Vorlagen, was auch immer jetzt, ob es ein Märchen ist oder übereinbringen müssen oder wenn es so eine solche Vorlage gibt und das da sozusagen so einpassen und dann passieren halt so schlimme Sachen wie in Ariel, dass sie irgendwie ihre Stimme aufgibt und was weiß ich. Ja, aber die Märchenvorlage ist halt auch fürchterlich, also fürchterlich im Sinne von, die ist sehr grausam, weil das sind halt die Andersens Kunstmärchen aus dem 19. Jahrhundert und Aber das ist lustig. Ich habe nämlich auch eine Sache mir notiert, als sie so ihren Song hat mit, also wie sie sich danach sehnt, unter Menschen zu sein und all die Dinge. Also das ist ja eh ganz spannend, wie sie auch alles sammelt, was mit Menschen zu tun hat. Sich netterweise ja auch immer von Scuttles, von der Möwe da unterrichten und lässt und dann lauter falsche Dinge lernt. Also ich meine, hallo Dingelhopper, ja. Das ist irgendwie, da lache ich mich heute noch. Ich habe mir tatsächlich, als ich in Hildesheim angefangen habe zu studieren und keinen Kamm hatte, eine Gabel genommen, um meine Haare zu kämmen. Super. Und du hast auch noch rote Haare, Nicole. Ja, das passt natürlich super. Ja, also wer das nicht weiß, Dingelhopper ist die Bezeichnung für eine Gabel und die Möwe sagt, das sind halt die Sachen, mit denen sich die Haare gemacht werden. Und Snarfblatt ist das andere, das ist eine Pfeife und da behauptet die Möwe, da wird Musik mitgemacht. Genau. Genau, aber als sie eben diesen Song da hat, singt sie halt tatsächlich diese Zeit, ich habe das jetzt auf Englisch notiert, dass die Menschen, they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand. Also das ist so ganz krass, hey, ich mache hier mein eigenes Ding und lass mich doch mal das durchziehen. Und das ist schon so sehr beeindruckend, auch weil sie einfach generell ein sehr mutiger Charakter ist. Also sie wird direkt von Anfang an sehr mutig dargestellt. Und ich finde, also das hat mich auch immer total angesprochen, das weiß ich ganz genau. Also dass sie dann immer diejenige war, die dann in die Schiffsruine da reingeht, während alle anderen sich da irgendwie zitternd davor stehen oder schwimmen in dem Fall. Und natürlich, dass sie dann auch sich mit Ursula, mit der Seehexe da zusammentut, um irgendwie da das durchzusetzen oder zumindest dem näher zu kommen, was sie sich so vorstellt. Und sich gegen patriarchale Traditionen stellt, also so. Total. Andererseits, ich wollte gerade sagen, aber andererseits sind eigentlich fast immer die, also nicht fast immer, aber sehr oft sind die halt motiviert durch ich habe mich gerade verknallt. Ja. Ja. Also sozusagen ist es dann immer die heterosexuelle Liebe, das Liebesobjekt, aber das irgendwie die Motivation ist. Da gibt es diese, ich will es nur sagen, bevor ich es vergesse, gibt es auch, das müssen wir auch unbedingt verlinken, so ein paar Comics, was wenn die Figuren Mütter gehabt hätten. Das frage ich mich eh. Es ist so krass, wie die Mütter einfach mal diese Abwesenheit von Müttern. Es ist irre. Und dass es immer diese Vaterbeziehungen sind. Ja. Und dass in diesem Comic war das dann halt irgendwie so, zum Beispiel bei Ariel, dass dann halt irgendwie so eine Mutter im Hintergrund sagt, zu Triton, dem Vater, ja, sie ist halt ein Teenager und sie ist verknallt, lass sie, in zwei Wochen hat sie was anderes im Kopf. Genau. Ja, und solche Sachen. Oder bei Pocahontas irgendwie, also wo die Mütter das dann alles so ins rechte Perspektive rücken, einfach, so eine Realität da reinbringen, diese Realität, die natürlich, wenn das zum Beispiel so ein Märchensetting ist, da einfach sozusagen nicht vorgesehen ist. Mhm. Was nicht unbedingt gut ist, was heißt nicht gut, aber das ist halt erstmal der Rahmen, in dem das erzählt wird. Das ist halt das, was ich dann wiederum eher gruselig finde, ne? Also klar, in dem Alter, du guckst irgendwie dann die Person deines Begehrens irgendwie an und denkst so, ja, das ist jetzt hier das bis zum Ende unseres Lebens. Aber ich meine, hallo, wie gesagt, wenn die noch nicht mal irgendwie um die 18 sind oder vielleicht sogar noch jünger, wie krass ist das denn bitte, dass sie dann immer gleich abziehen und heiraten. Nee, aber das ist das Happily Ever After. Ja, aber das ist halt dann als Botschaft, finde ich echt wieder so, boah, warum? Also können die nicht erstmal irgendwie ein bisschen Spaß miteinander haben? Ja, aber da habe ich eine Ausbildung gemacht. More casual Disney hier. Ja, aber da muss man auch mal sagen, dass da hat sich natürlich auch schon ein bisschen was getan. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen, gibt es eine Märchenvorlage? Ja. Ich meine, ja. Da ist ja Schön und das Biest, wie wird da auch immer gesagt, so so ein bisschen das Stockholm-Syndrom der Film. Quasi er hält sie gefangen und ist gemein zu ihr und dann tut sie sich natürlich in ihn verlieben. Ja, so, ganz so simpel ist es nicht, nee. Ich weiß, aber ja, die Schön und das Biest ist ja. Übrigens, der auch nicht unproblematisch. Nicht. Aber nein, ich ganz kurz noch, Nicole, danach du. Ja. Aber es ist ja so, erstmal hast du zum Beispiel Mulan, welche ja ehrlich gesagt meine absolute Lieblingsheldin ist. Da kann ich es kurz einwerfen. Mulan ist auch der erste Film mit einer Mutter, die Mutter ist. Mhm. Ja, ja. Stimmt, ja. Komischerweise erinnere ich mich trotzdem nur an den Vater, weil sie ja anstatt des Vaters in den Krieg zieht und sich als Junge verkleidet, weil sie ihn schonen will. Ja, und ich wieder nur diese Vaterbeziehung so vor Augen habe. Das ist aber auch bei Schön und das Biest, ne? Also Belle macht ganz viel, um ihren Vater irgendwie zu retten. Also Stimmt. Sie tauscht sich ja auch ein dafür. Ja. Eigentlich ist ja der Vater in Gefangenschaft und Belle sagt dann, nein, nimm nicht ihn, sondern mich und geht dann so diesen Pakt. Nichts gegen gute Vater-Tochter-Beziehung, aber das ist halt auch wieder sehr dieses Stereotyp von der aufopfernden jungen Frau. Total. Also sie opfert da wirklich alles, aber wiederum, das fand ich dann, das war dann sozusagen wieder das Positive, weil gerade die Beziehung zwischen Belle und ihrem Vater, der ja so ein bisschen dieser verrückte Erfindertyp irgendwie ist und dafür auch immer ausgelacht wird und sie wird ja immer so als Außenseiterin wahrgenommen, weil sie so viel Bücher liest und so ein Bücherwurm ist. Das ist echt ganz schön, dass die beiden trotzdem sagen so, weißt du, scheißen da drauf, was die anderen sagen, wir machen hier unser Ding und auch wenn der tollste Hengst aus dem Dorf irgendwie der Meinung ist, mit mir irgendwie anbandeln zu müssen, ich gehe nur mit, ich werde nur mich mit Leuten abgeben, wo das auch wirklich passt, so. Also, ja, das ist schon. Das stimmt. Es ist echt immer so, ich finde es immer so 50-50 tatsächlich, das ist ganz, ganz schwierig, habe ich jetzt auch wieder beim nochmal gucken festgestellt. Genau, Mulan, wo zum Beispiel am Ende, ja, da ist natürlich dieser tolle General, ihr Vorgesetzter und mit dem sie sich ja offensichtlich gut versteht und dann Drama und dann am Ende ist er ganz demütig und kommt da irgendwie und weil er sie natürlich sieht, wie beeindruckend sie ist und was sie irgendwie Tolles leistet und so. Und dann ist das ja nur so ganz angedeutet, was aber natürlich auch das Klischee von diesem, wir haben hier irgendwie, das ist ja quasi so ein bisschen, wann ist das? Also es ist sozusagen vor langer Zeit und die Gesellschaft ist eine andere und es ist eine chinesische Gesellschaft und jetzt sind die natürlich deswegen zurückhaltend und fallen sich nicht knutschend in die Arme wie Happily Ever After, was auch wieder so ein Asia-Stereotyp sein soll. Ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht. Also mich erinnert das gerade dran, nicht mal das britische Paar, als sie geheiratet haben, haben sich irgendwie groß geknutscht. Die legen sich dann auch nur in den Armen. Also insofern ist, glaube ich, gar nicht. Welches Paar? Na hier, Kate und Dingens. So, wie heißt er denn? Du bist nicht mehr bei Disney gerade. Nee, ich meine nur so als Vergleich. Das ist gar nicht mal nein, so weit aber von da heute. Ist ja, was das so ist ja sozusagen nur so, dass er dann da ist und es ist klar, sie mögen sich und dann sagt die Oma oder dann sagt irgendwie der Vater, ob er zum Essen bleiben will und dann sagt die Oma, möchtest du für immer bleiben? Oh Gott. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist mir irgendwie damals, weil die Oma ja so ein bisschen, Und aber es ist natürlich dann, es ist ein bisschen zurückhaltender, sag ich mal. Und dann hat man später Merida, wo es halt darum geht, dass sie sagt, ich möchte mir das doch alles lieber selber aussuchen und außerdem habe ich auch noch Zeit und ich bin auch noch so jung. Total. Und das ist irgendwie toll, weil das am Ende ja auch genau so passiert. Ja. Also von daher, was ich sagen wollte, ist, ich habe das Gefühl, dass mit dem Liebe ist oft der Motivator und natürlich immer heterosexuelle Liebe und immer irgendwie der schöne junge Mann, das nimmt so ein bisschen ab. Also sie versuchen das zu variieren und dann bei Frozen ist es ja dann sogar, sorry, jetzt müssen wir die Nicole spoilern, aber nein, du hast ja eh schon den Wikipedia gelesen. da ist es dann ja auch so, also weil du meintest so mit man kann sich doch auch, man muss ja nicht sofort heiraten, mhm. dass es dann diesen Christoph gibt. Zuerst denkt sie halt, ich mache dieses Happily Ever After Ding, weil man ist ja, man verliebt sich auf den ersten Blick und es stellt sich raus, nein, tut man nicht, der Typ ist, du bist unerfahren und der Typ ist ein Arsch und er hat dich nur benutzt. Und dann wird sozusagen eigentlich dieses Liebe auf den ersten Blick, was du in Dornröschen oder Cinderella anderen, hast du immer noch, ich meine, die sind auch wirklich, na gut. Und da hast du auf einmal dieses Nein. Das ist ehrlich gesagt, also es ist ein ganz lustiger Kommentar dazu, dass das dekonstruiert, während der Typ, der irgendwie nicht so der Märchenprinz ist, dann am Ende halt sie mag und sie mag ihn und dann sagt er, ob er sie küssen darf. Ich meine, er fragt sie, ob er sie küssen darf und dann küssen sie sich kurz und das war's. Und es ist so schön, ja, es ist einfach mal so schön zurückhaltend und ja, wie du sagst, es ist eher so casual erstmal und ich meine, ja, es bleibt, dass es immer am Ende irgendwie eine Romanze geben muss, beziehungsweise nicht immer. Merida? Nee, keine Romanze. Und da wiederum auch Mutterfigur ganz stark, ne? Ja. Also da war ja sogar gerade dieser Konflikt auch ein Kernthema des Films. Wobei man auch sagen muss, dass Merida so ein bisschen rausfällt. Also man hat auch oft das Gefühl, dass Leute denen nicht so zählen. Oder ich weiß nicht, also dass man... Der würde jetzt, wenn Leute Disney-Filme aufzählen, wahrscheinlich nicht so auftauchen. Nee, das stimmt schon. Und auch wenn sie versucht haben, sie auch in dieses Disney-Princesses-Franchise so reinzupressen, spielt sie da, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Also was, wenn du jetzt irgendwie Produkte siehst oder so. Ich meine, gut, mittlerweile ist sowieso das komplett von Frozen übernommen. Nein, nicht wirklich. Also Frozen ist immer noch im Bereich Disney-Prinzessinnen ein eigenes Ding. Die sind ja, habe ich das schon erwähnt? Dass die keine Disney-Prinzessinnen sind? Nee, das war... Wie du meinst, sie haben noch keinen offiziellen Slot in der Disney-Prinzessin-Welt. Genau. Das ist ja ein richtiges Franchise-Unternehmen. Und es ist auch ganz interessant, mal zu gucken, wie ist das eigentlich entstanden. Das ist nämlich ein Typ, Andy Mooney, bei irgendeiner Disney-on-Ice-Veranstaltung gesehen habe, dass da lauter Mädchen sind, verkleidet in Prinzessinnenkleidern. Und der sich gedacht hat, na Moment, das sind ja... Da kann man ja Geld machen. Das sind ja keine Disney-Produkte. Man könnte doch denen anbieten, dass sie nicht irgendwelche Prinzessinnen-Faschings-Halloween-Kostüme kaufen, sondern Disney-Prinzessinnen-Faschings-Halloween-Kostüme. Ach so, du meinst, dass sie nicht irgendwie als irgendeine random Prinzessin gehen, die sich Gott bewahre, am Ende auch noch selbst ausgedacht haben. Na, das wäre furchtbar. Oh, genau, they were generic princess products they'd appended to a Halloween costume. Und er war concerned und dann hat er concerned. Sein Unternehmen... Are you kidding me? Nein, oh Gott, das ist ja eigentlich schon wieder furchtbar. Das 2000 gegründet und... Gott, das ist wirklich furchtbar. Die Originalprinzessinnen sind Schneewittchen, Cinderella, Aurora von Dornröschen, Ariel, Belle, Jasmin, Pocahontas, Mulan und Tinkerbell und Tinkerbell wurde ersetzt durch Tiana. Und später kamen dann andere dazu und die Anna und Elsa von Frozen sind noch keine Disney-Prinzessinnen. Ja, aber das liegt, glaube ich, auch daran, weil die sind ihr eigenes Franchise. Ich meine, irgendwie schon, die sind so erfolgreich. Du siehst ja wirklich, egal in welchen Kinderladen du gehst im Moment, also nicht egal, aber wenn du irgendwo Kinderprodukte siehst, keine Ahnung, ist mir aufgefallen, taucht am Flughafen oder weiß nicht, dann sind überall Frozen-Sachen. Ja, ja, ja, aber ich glaube, das kommt auch noch, weil die werden auch offiziell gekrönt in Disney-Themenparks und da kommen die auch noch hin. Und Tinkerbell wurde dann entkrönt. Hier, ich brauche das mal eben. Ich meine, das passt ja eigentlich auch, weil Tinkerbell ist... Ich habe die lustigerweise nie so als Prinzessin auf dem Schirm gehabt. Ja, ist sie ja auch in dem Sinne nicht. Aber sie ist eine Fee und sie ist ja eigentlich auch so eine interessante Figur, weil sie eigentlich so eine garstige Figur ist. Ja. Also sie ist eifersüchtig und so ein bisschen egoistisch. Und ich glaube, das ist jetzt, weil die haben ja jetzt mittlerweile ihre eigenen Filme, diese Feen, Peter, nein, so, nicht, die Feen. Nur die Feen. Tinkerbell hat jetzt eigene Filme und Tinkerbell branched out, ja. Ja, ja. Okay. Und ist jetzt wahrscheinlich auch gekriegt. Und Franchise, genau. Wo waren wir? Ich wollte was sagen. Podcast. Merina rausfällt. Da bin ich nämlich drauf gekommen, weil ich nämlich hatte auch noch was, wo Merida rausfällt. Aber da waren wir. Also war jetzt Merida eine offizielle Prinzessin oder nicht? Die ist die am 11. Mai 2013 zuletzt gekrönte Disney-Prinzessin. Ah, okay. Aber ich meine, wie absurd ist... Fun Fact von Horst. Ich meine, wie absurd ist es denn bitte, zum Beispiel Pocahontas. Ja. Diese Figur ist ja sowieso, und ich muss ja auch zu, ich muss gestehen, ich finde den Film so ein bisschen schlimm, aber ich mag die Musik. Den habe ich tatsächlich so noch nicht gesehen. Gut. Die Musik ist wirklich schön, aber der ist halt wirklich, also erstmal ist diese ganze, dass sie diesen ganzen Pocahontas-Mythos in dieses Naomi Campbell-like, look-alike, model-artige Figur gepresst haben. Ich meine, die, das ist ja mittlerweile auch viel drüber geschrieben wird. Pocahontas war irgendwie 12 oder so, als sie John Smith getroffen hat. Oh, das ist ja, okay, das wird mir gleich wieder ganz anders. Mhm. Also, das ist schon, und dann haben sie halt daraus so eine Love Story gemacht und, ich kenne den jetzt nicht genug, die sozusagen die historische Vorlage, um da jetzt mir ein richtiges Urteil, erlauben zu dürfen und natürlich, ist es grundsätzlich ja schön, weil sie eine von den ja noch immer nicht sehr zahlreichen Figuren of Color irgendwie ist in dem Disney-Universum. Aber gleichzeitig ist sie halt auch so ein super Babe. Ich meine, das sind sie aber alle. Ja. Oh, also das ist halt noch was, worüber wir noch nicht gesprochen haben und was irgendwie auch immer so wie der Elephant in the Room, das mit Frozen noch schlimmer geworden ist. Weil die sind ja quasi so, die sind so dünn, als würden sie, die können durchbrechen. Also, und haben so große keine Augen. Organe haben Platz in diesem Körper. Ja. Und sie haben so groß, ihre Augen nicht funktionieren. Ja, ihre Augen sind so groß wie ihre Handgelenke, hat auch jemand gezeigt und sowas. Das ist echt. Na, und im Grunde sind dann aber dafür die Hälfte von den männlichen die sind Figuren so irgendwie, genau. Das ist alles so völlig unproportional. Ja, ich meine, klar, das ist Zeichentrick und das da oder Comic, da stilisiert man etwas, aber ich meine, das ist schon definitiv. Und, also, und halt auch mir, so stark gegendert. Ja, und das ist mir aber tatsächlich beim Gucken von Ariel auch nochmal so krass aufgefallen und auch bei Schöne und das Biest. Also es ist schon diese Kontaktaufnahme, das geht schon sehr einfach über Aussehen. So, oh, er ist so schön und ah, sie sind so toll. Und also es ist wirklich sehr, ja, sehr darauf reduziert oder dann ist mir erstmal so, das reicht dann auch erstmal so. Also auch, weiß ich nicht, ich meine, Gaston in Schön und das Biest, der ist ja eh furchtbar als Figur. Also der ist als Figur eigentlich total großartig, aber so sein Charakter ist einfach so ätzend. Der ist, für den ist ja auch klar, so er ist irgendwie der geilste Typ hier in der Gegend, findet er sich natürlich nur. Dann muss er auch die schönste Frau kriegen. So, das ist scheißegal, was die sagt, sondern nö, die ist jetzt meine. So, das ist die ich heirate. So, das ist allein diese Logik, ja. Das ist so. Ich finde seine Figur total geil. So also ich habe noch nie schöner und mehr auf den Punkt toxische Maskulinität persifliert gesehen. Er ist wirklich die Verkörperung des Nice Guy. Also wirklich, es ist so dieses auch in dem Moment, wo sie ihn ablehnt und dann ja auch noch lächerlich macht, weil er dann da irgendwie in den Schlamm fällt und so und alle das dann lustig finden. Ich meine, hallo, er hat vorher eine Hochzeit arrangiert, ohne sie zu fragen und wollte sie dann da quasi hinschleppen. So, what could possibly go wrong? Naja, und dann hat sie nein gesagt und dann war er natürlich voll auf dem Rachetrip. So, wie kann ich ihr jetzt eine reinwürgen und das dann eben in erster Linie auch wieder auch über ihren Vater zu versuchen und sie dann quasi zu erpressen in diese Heirat. Ja, und das war alles so, oh mein Gott, er ist wirklich der Nice Guy schlechthin. Das ist so krass. Was mir dazu nur als Randnotiz einfällt, da gibt es doch jetzt schon einige Videos von in einem Disney-Park gibt es so einen Gaston-Darsteller, der das so total großartig macht. Ah, und stimmt. Der ist so lustig und lässt sich dann dauernd irgendwie von kleinen Mädels irgendwie vorführen, aber so ganz, macht das so total hinreißend, ist so der großmäulige Typ und dann... Stimmt, das müssten wir eigentlich auch nochmal raussuchen und verlinken. Und das ist gut, ganz herrlich, also wo man dann halt auch sieht, da ist zumindest Raum für Ironie. Also gerade in der Figur merkt man das natürlich ganz gut. Das ist auch in vielen Filmen ja sehr unterschiedlich. Mhm. Also mal besser und mal schlechter gelungen. Ja, irgendwie. Das stimmt. Aber bei ihm sehr gelungen. Und wie du sagst, Nicole, also gerade diese Männlichkeitsperformance, sag ich mal, wenn er sich dann irgendwie da... Er sagt dann so Sachen, so wie das Brusthaar, also den das Hemd aufreißt und irgendwie alles hier ist mit Haar bedeckt. Genau, er singt I've got Bizeps to spare und solche Sachen. So. Every last inch of me is covered with hair. Ja. Yeah. Mhm. Ich liebe diese Zeile. Das ist so gut. Ja. Ach ja. Ich habe auch, das war auch nochmal ein Spaß jetzt, wo ich die Sachen im Original geguckt habe, nochmal eben ein paar Wortwitze aufzuschnappen, die ich halt vorher nicht, natürlich entweder nicht auf dem Schirm hatte mehr oder natürlich erst recht nicht verstanden habe. Aber es gibt eine Szene in Schön und das Biest, wo sie rumgeführt wird im Schloss von der Uhr und von dem Kerzenhalter. Yeah. Also nur für die, die nichts wissen, das Schlosspersonal wurde auch verzaubert. Das heißt, die sind dann verwandelt worden in Gegenstände und die können aber trotzdem noch reden und so weiter. Genau. Und dann sagt die Uhr, ich weiß nicht, wie heißt der denn nochmal? Also der Kerzenständer heißt Lumière. Lumière, und das weiß die ich. Die Uhr hat irgendwie so einen, ich glaube, so einen preußischen... Ah ja, ist ja auch egal. Ja, und der dann darüber redet, wie hier alles barock ist. Und dann sagt er so seinen Spruch, if it's not baroque, don't fix it. Da habe ich mich so weggeschmissen. Das ist so. Und er lacht sich auch total tot und niemand lacht mit ihm. Aber ich dachte so, hey, I get you. Aber das war nicht so schön, also wie ich dann quasi auch endlich die Wortwitze noch viel mehr zu schätzen lerne, die da drin auftauchen oder auch der ja, also humortechnisch, wie gesagt, da sind, finde ich, einzelne Filme sehr unterschiedlich, aber da sind auch wenn wir jetzt wieder zu den Heldinnen zurückkommen, das ist, glaube ich, auch was irgendwie einen Teil der Attraktivität ausmacht, dass etliche dieses wie ich schon sagte, die haben ja dieses Adoleszente und irgendwie ausbrechen und nicht in ihre Rolle reinfügen. Und häufig ist es halt auch, dass sie so menschlich sind, die sind auch mal ungeschickt, so ein bisschen tollpatschig. Irgendwie Ariel hat das Tollpatschige so ein bisschen, Belle jetzt vielleicht nicht so, aber Mulan natürlich, die ja irgendwie völlig darin versagt, irgendwie eine Dame zu sein und dann geht alles schief und natürlich geht's ihr dann deswegen auch schlecht, aber irgendwie, ich weiß nicht, also und jetzt ist das irgendwie, haben sie das bei Elsa natürlich wieder total aufgegriffen, also in Frozen, die halt auch so ein bisschen nicht direkt clumsy im Sinne von, sie ist lächerlich, aber sie wirken halt einfach so nicht perfekt. Genau, so. Das ist dieses nicht perfekte. Aber das ist ja dann und eben auch das, eher wieder sympathisch. Ja, ne? Was ihnen halt total zugestanden wird, gleichzeitig aber auf einer visuellen Ebene halt überhaupt nicht. Weil ja, sind sie halt alle total perfekt und super schlank und super schön und ihre Haare, diese Haare, ja. Die Haare sind ein Thema für sich, ja. Ja, also wirklich. Man müsste mal so einen Supercut von so Haareffekten machen. Das ist ja auf die Spitze getrieben in dem Rapunzel-Film, den ich so, ich weiß nicht. Ich glaube, den habe ich auch nicht. Ich habe den mal im Flugzeug gesehen. Das ist, da bleibt dann immer nicht so viel hängen irgendwie. Und ich fand den so ganz nett. Ich mochte da, dass der so einen netten Humor hat und der Typ ist halt auch mal so ein bisschen so ein Typ, so ein Charakter, der, also ihr Love Interest, der ist ja so ein bisschen so ein Gauner irgendwie. Und da hat man wiederum zwar einen Mutterkonflikt, aber die ist ja dann mehr so einfach böse Hexe. Fertig. Genau, ich würde nämlich auch total gerne noch ein bisschen mehr sagen zu diesem Mutterding. Oder willst du bei Rapunzel noch was? Nee, aber da ist natürlich das mit den Haaren total krass, weil die ja dann auch irgendwie magische Kräfte haben und halt einfach nur, man denkt die ganze Zeit, diese Frau müsste umfallen mit dieser Menge Haar. Also das ist halt einfach. Oder Spliss haben? Eigentlich mindestens. Magische Haare, Nicole, magische Haare. Kein Spliss. Aber die sind, ja, sie müsste umfallen, oder? Naja, magische Haare, wahrscheinlich sind sie auch federleicht. Aber zu dir, Nicole, und den Müttern. Genau, weil wir haben das ja schon erwähnt, es ist in fast keinem Film, also in vielen ist keine Mutter. Also Schneewittchen hat eine tote Mutter, eine böse Stiefmutter. Cinderella hat keine Mutter, aber eine böse Stiefmutter und einen toten Vater. Und Dornröschen, und das fand ich so schlimm, als ich das gesehen habe. Also es ist, Anna hatte das ja auch schon mal angesprochen, oder ich hatte das Gefühl, du hattest das, also so habe ich dich verstanden, dass es auch interessant ist, die Filme von jetzt zu sehen und die von jetzt, wie wir erwachsen sind, zu sehen, wie jung die sind. Und ich meine, als Kinder kamen die uns ja alle sehr viel älter vor. Und ich fand das jetzt auch aus der Perspektive von Kinder haben sehr, sehr krass, manche Filme zu sehen, zum Beispiel Dornröschen, weil bei Dornröschen wird die Babyprinzessin, die wird verflucht und die drei Feen und das, die ist ein lang gewünschtes Kind und das Einzige, das dann endlich kommt und dann wird sie verflucht und dann kommen drei Feen und sagen, wir machen das irgendwie wieder gut und machen das jetzt, dass der Tod dann in Schlaf umgewandelt wird und so weiter. Und damit das alles sicher geht, nehmen wir drei Feen, die das Baby so süß finden, euch Eltern, das Baby weg und nehmen das für 16 Jahre in ein Haus in den Wald und dann kriegt ihr es wieder, aber dann kriegt ihr es im Prinzip auch nicht wieder, sondern dann wird es verheiratet an den Prinzen. Und ich fand es so schlimm für die Eltern. Also das, also so. Okay. Und dann war auch die Mutter nicht erwähnt. Es gab eine Mutter, aber es hieß dann irgendwie nur König Stefan, der sich dann mit König Hubert oder irgendwie so unterhält. Du hast den auf Deutsch gesehen, oder? Genau, ich habe die alle auf Deutsch gesehen, weil ich die halt als Kind auch die meisten auf Deutsch gesehen habe. Und das fand ich wirklich grausam und wie halt überhaupt nicht auch die emotionalen Bedürfnisse der Eltern eingegangen wird, aber dann später halt auch nicht auf Dornröschen, die dann so nebenbei gesagt bekommt, ach übrigens, und du bist eine Prinzessin und da darfst du jetzt den Typen heiraten und eigentlich will sie den anderen heiraten und stellt sich raus, es ist zufällig der gleiche. Aber so, und das fand, und bei Rapunzel, bei da gibt es eben diese böse Hexe, mehr oder weniger, die sich ausgibt als Rapunzels Mutter und die Rapunzel als Kind von ihren Eltern gemobst hat, damit die halt irgendwie ihre ewige Jugend wegen den magischen Haaren erhält und Rapunzel in den Turm steckt und ich fand das so krass zu sehen, wie diese Mutter, ich weiß nicht, wie man das am besten auf Deutsch beschreibt, aber abusive. Die ist so abusive. Sehr, dass auf jeden Fall ist sie sehr manipulativ. Und sie so, sagt so, immer, also. So emotional manipulierend, ja. Also total schlimm. Und die Rapunzel die ganze Zeit beleidigt und dann sagt, ach, ich zieh dich doch nur auf. Und so. Und oh, ja, war ja alles nur ein Spaß. Ein Kinder, ja, ne? Fuck und dann, you. Und dann aber dann zu sehen, wie bei Rapunzel im Gegensatz zu Dornröschen, die emotionalen Bedürfnisse der Eltern, die ihr Baby verloren haben, ernst genommen werden und die halt jedes Jahr an ihrem Geburtstag hunderte Lichter aussenden, damit vielleicht das Kind das sieht und die man auch sieht als trauernde Eltern und die dann auch ihr Kind zurückbekommen und dann wird es nicht gleich wieder weiter verheiratet. Also die heiraten dann schon und so weiter. Es geht jetzt da natürlich, wir sind aber, aber die sind halt dann auch bleiben da vor Ort und bauen eine Beziehung zueinander auf und das fand ich total krass. Also Dornröschen im Vergleich mit Rapunzel dazu. Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass, glaube ich, zwischen den beiden Filmen fast 50 Jahre liegen. Ja, oder ja, so. Die spiegeln natürlich auch total den Umgang der Zeit jeweils mit den Sachen wieder. Und ich glaube auch, die spiegeln auch wieder, wie sozusagen da das Erzählen von diesen Geschichten sich verwandelt hat, sozusagen, was man da für einen Narrativ im Kopf hat, weil das der Dornröschen-Film sich noch viel stärker als das ist jetzt ein Märchenfilm und im Märchen hast du immer bestimmte Regeln, die einfach so akzeptiert werden, die sozusagen, das ist sozusagen der gesteckte Rahmen und da werden bestimmte emotionale Bedürfnisse einfach nicht bedacht, ja, das ist so dieses Ist-so-Prinzip, ja. Und jetzt kommen die und sagen, das und das muss gemacht werden und dann akzeptieren das alle und dann hat da auch niemand mit wirklich ein Problem oder so, also weil das im Märchen eben einfach so geschehen muss. Weil das der Erzählrahmen ist. Während heute natürlich man sieht, dass sie versuchen, die Disney-Filme ganz anders aufzuziehen. Und das ist ja, wäre auch schlimm, wenn nicht eigentlich. Beziehungsweise es ist einfach viel komplexer geworden. Mhm. Heißt nicht, dass alles irgendwie gut ist, aber ja. Na, und es wird eben auch bewusster eben ja mit den Stereotypen gespielt, wie du es vorhin hattest, mit diesem Liebe auf den ersten Blick Ding oder eben auch das Ende von Frozen. Da will ich jetzt nicht spoilern, aber. Oh ja, stimmt. Das eigentlich ist ja auch total das Ende toll. Von Frozen, das ist halt auch wirklich so ein bisschen Paradigmenwechsel. Da habe ich diesen Film alleine dafür schon total gefeiert, weil ich das echt großartig fand. So, aber ja, ja genau, also dass das mittlerweile eher dann bewusst. Und die Selbstbefreiung, einfach sozusagen zu sich zu stehen und einfach zu sagen, ich lasse jetzt Ich lasse jetzt alles los. Ich bin jetzt so, wie ich bin und halte mich nicht mehr zurück. Das stimmt. Nur ja, weil Leute mich irgendwie, bei Frozen sehr grad, weil Leute sehr mich irgendwie komisch finden könnten. Ja. Also Disney-Prinzessinnen-Filme als Coming-of-Age-Filme. Mhm. Absolut, absolut. Ja, ich überlege immer noch, wie wir Jasmin da einbauen können, weil wie gesagt, ich finde die eigentlich auch als Figur sehr cool, aber eben da ist ja schon schade, dass sie ja in dem Sinne nicht die klassische Heldin ist, auch wenn sie durchaus viel Anteile in dem Film dann vergleichsweise wieder hat, aber da ist ja eben spannend, dass sie die ja, dass sie sozusagen, dass ihr Befreiungsakt ist eben auch hier, ich will nicht vorgeschrieben bekommen, was ich zu tun und zu lassen habe, was eben in diesem Palastumfeld so natürlich total der Fall ist, obwohl ihr Vater eigentlich total liebenswürdig ist und sie auch liebt und immer gucken will, dass es irgendwie gut geht, aber dann ist so dieses klassische, ja, aber eine Prinzessin muss halt irgendwie einen Prinzen irgendwie heiraten und da kommt natürlich dieses ganze Klassenthema dann nochmal mit rein in Bezug auf Aladdin, der ja nun als Dieb so lowest of low class irgendwie ist, das wird ja auch immer ganz oft betont und dass er sich dann auch obwohl er sich eigentlich ganz gut damit fühlt so oder ja, sag ich mal so, klarkommt in seinem Leben, dann trotzdem das immer so als Ziel hat, da mal was Höheres zu werden und diese Klasse sozusagen dann auch zu verlassen und dann ja eben unter anderem auch die Aktion macht, dass er die Lampe dann klaut, weil er dann die Hoffnung hat, ja, seinen Status dadurch verbessern zu können. Wobei, da hat mich total wahnsinnig gemacht, als er dann als Prinz Ali Abubu, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name da war, unterwegs war. Da hatte er ja im Grunde nur diese Klamotten anders. Und dann war trotzdem dieses so, kennen wir uns nicht von irgendwoher? So, nein, nein. Und ich immer so denke, ey, stimmt. Hallo? Das ist so wie bei Superman, weißt du? Ja, genau. Hat er mal keine Brille auf, sieht ja ganz anders aus. Oh, also, come on. Du weißt doch, Kleider machen Leute. Ja. Das fand ich aber echt so bescheuert. Ja, ja. Ja. Das stimmt. Wobei mir bei dem Film auch nochmal aufgefallen ist, also ich weiß nicht genau, ob das so ist, aber der Genie wurde ja im Original gesprochen von Robin Williams, rest in peace, wie die Figur, glaube ich, komplett auf ihn geschrieben wurde auch. Ja. Das ist so krass. Absolut, ja. Und die ist so toll. Also die deutsche Synchronstimme, auch die Robin Williams Synchronstimme. Ja, absolut. Also ja, das war damals auch sehr wichtig schon. Dieses Switchen, so, ja genau, dass die Stimmen natürlich auch nochmal wichtig sind, um das so hervorzuheben. Ja, aber dass dieses Switchen zwischen verschiedenen Charakteren, was natürlich als Genie nochmal viel viel besser machbar ist, als so wie es ja Robin Williams ja eh schon immer getan hat, das hat sich da total angeboten. Ja, also ganz, ganz tolle Figur auf jeden Fall. Ich würde gerne noch, auch wenn, ich glaube, du Andi noch nicht gesehen hast, noch kurz über Princess and the Frog reden. Auch wieder eine Geschichte aus dem Internet, ein, also auch wieder so ein Remix-Ding, was ich mal gesehen habe, wo sie ehrliche Disney-Poster oder so, also wo sie sozusagen die umgetextet haben zu ja sehr ironischen ehrlichen Sachen, die es so ein bisschen natürlich so ein bisschen auch parodieren. Und da war halt das Movie-Poster von Princess and the Frog war einfach nur sowas wie She's Black oder We Made a Black Princess oder sowas, was natürlich sehr bitter ist. Ja, allerdings. Ich weiß, es ist sehr bitter. Und aber ich weiß nicht, wie es dir ging, Nicole. Ich meine, ich finde ihn eigentlich ziemlich nett. Ja. Aber ich finde schon, dass dieses ganze Setting mit New Orleans und obwohl ich halt auf diesen New Orleans-Kitsch irgendwie stehe, dass ich irgendwie mich so im Nachhinein beim drüber nachdenken gefragt habe, haben sie wirklich so dieses, okay, wir machen eine schwarze Heldin, aber das geht dann nur, wenn wir das in so einem, die Südstaaten und hier Voodoo kommt drin vor und das hatte dann irgendwie auf einmal sowas Tokenism-artiges. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber das ist so dieses, warum macht ihr nicht einfach irgendeine Geschichte und die Figur ist halt schwarz. Ja. Ja, aber also nicht, ich fand das, da hatte ich schon wieder das Gefühl, dass das so ein Thema war, dass sie schwarz ist. Also, Also, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja da so also ich sehe das auch als zwei Wege, wie man das machen könnte. Also man macht irgendwie eine schwarze Heldin, die dann auch irgendwie in einem Setting ist, dass das irgendwie eine spezifische Story ist, oder man macht halt irgendeine random Disney-Prinzessin schwarz. Und ich also ich habe mich ja, also zum Beispiel ein bisschen damit beschäftigt oder darüber nachgedacht, als ich die Rezension geschrieben habe zu und jetzt fällt mir der Name in der Serie nicht ein. Ouch. Fresh off the Boat? Ja, zu Fresh off the Boat, wo es eben auch um die Frage ging, machen wir jetzt irgendwie eine Serie, wo irgendwie asiatische Charaktere, Figuren vorkommen, und dann ist es aber eine total All-American, und es hätte irgendwie total austauschbar sein können. Und da die Schauspieler in der Serie gesagt haben, nein, uns war das wichtig, irgendwie eine spezifische asiatische in den USA Geschichte zu erzählen und die auch anzuerkennen, und dass das auch dann vielleicht auch Brüche gibt zu dem, was vielleicht spezifische weiße Geschichten sind. Und ich habe halt Tiana so verstanden, dass das da passiert, dass man irgendwie eine spezifische Geschichte erzählt und es nicht irgendwie austauschbar macht und dann irgendwie egal, ob sie schwarz ist oder weiß. Ja, du hast recht, das habe ich auch vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt. Ich bin da auch zwiegespalten, weil andererseits denke ich ja auch, mir hat dieses Setting ja auch gefallen. Das ist ja irgendwie so 30er Jahre. Und warum sollte man sozusagen nicht das sozusagen feiern und irgendwie diesen New Orleans Kitsch? Ich meine, alle Sachen sind immer verkitscht, ob das jetzt bei Frozen der Nordic Kitsch ist oder und das kann man auch auf jeden Fall, da gibt's auch einiges dran zu kritisieren, aber sozusagen warum nicht auch sozusagen New Orleans und Jazzmusik und was bei ihr natürlich dann noch eine Rolle spielt, ist so ein bisschen ja dieses Klassending, weil sie ja sozusagen aufstreben will und eine Vorstellung hat, also sie ist irgendwie noch Kellnerin, will aber irgendwie ein eigenes Café aufmachen und natürlich finde ich, das ist auch eine schöne Geschichte und die sollte auch erzählt werden. Du hast recht, ich glaube, was mich wahrscheinlich stört, ist dieses, dass sie halt trotz allem jetzt immer noch die Einzige ist. Das sowieso, ich glaube. Und dass es dann nur diese Geschichte gibt. So. Ja. Genau. Also ich glaube, das zeigt einfach ganz gut dieses Grundproblem, dass wenn du sonst schon wenig Repräsentation in diesem Kontext hast, du dann eben an so einen Punkt kommst wie, okay, machen wir jetzt diese eine Figur halt zufällig, ist das jetzt eine Person of Color, oder erzählen wir auch eine spezifische Geschichte dazu? So. Also dass du dann momentan nur dieses hast, so entweder das eine oder das andere. Beides geht nicht. Ja, genau. Oder dass man halt, und wenn wir es erzählen, dann gehen wir dann gleich in die Folge. Und dann gibt genau. Es irgendwie Voodoo und ja, also Bayou, ich meine, das ist ja dann auch wieder alles ziemlich over the top irgendwie, ja. Also ohne den jetzt gesehen zu haben, aber klingt ja jetzt so. Das Komische ist, ich erinnere mich ans Ende nicht. Ich weiß nur, dass sie dann irgendwann, sie sind halt dann irgendwann in Frösche verwandelt und irgendwann nicht mehr und dann heiraten sie und das auch nicht. Okay. Hat sie dann ihr Café am Ende? Soll ich spoilern? Oder Kaulquappen? Also was mich tatsächlich bei dem Film mehr gestört hat, ist, dass sie die ganze Zeit ein Frosch ist. Also so, wenn man schon die Chance hat. Du hast recht. Ja. So, ach, dann ist sie gar nicht die ganze Zeit als schwarze Frau präsent. Sozusagen. Nee, also nein, sie wird sie ziemlich am Anfang verwandelt. Ja, und dann ist aber auch ihr Love Interest die meiste Zeit ein Frosch und dann froschen die so durch die Gegend. Die sind beide dann Frösche, ja. Okay. Und ja, Voodoo. Ach. Frosche. Was ich sehr mag in dem Film, ist die Figur des Krokodils, das so ein bisschen ist wie King Louis beim Dschungelbuch. Aber ich hätte auch eh noch eine längere Idee zu Disney-Prinzessinnen und Tieren, aber dazu später. Also sie versuchen den Zauber zu lösen und das involviert irgendwie bestimmte Wer küsst wen Geschichten und dann Punkt Mitternacht passiert der Kuss, aber dann ist es zu spät. So. Und dann habe ich mich total geärgert und dachte schon, ist das jetzt, wie ihr das ausgehen lasst? Weil dann sagt sie, Tiana Frosch sagt, naja, ich habe ja jetzt mein Love Interest und das Wichtigste ist, dass wir zusammen sind und da bin ich auch gerne Frosch mit dir zusammen. So. Dann bleiben wir halt. Sei ein Frosch diesmal tatsächlich. Ja, also okay. So ein bisschen wie bei Shrek. So, wo dann keine Verwandlung oder die Verwandlung halt in dem, akzeptiere dich so, wie du bist. Und dann dachte ich, ist das jetzt im Ernst das Ende der Story? Aber es gibt dann zum Schluss noch eine weitere Verwandlung. Ich glaube, bei der Hochzeit, als die Frösche dann heiraten und sich küssen und dann verwandeln sie sich wieder in Menschen. Und dann machen sie auch gemeinsam. Die dürfen nur, wenn sie legal verbunden sind. Oh mein Gott. Ja, das ist ganz interessant, weil sie heiraten von dieser Voodoo-Mama, die verheiratet sie im Wald mit den Tieren. Und dann heiraten sie nochmal im Bayou. Und dann heiraten sie nochmal irgendwie in der Kirche, wo dann alle Menschen am Start sind. Und dann machen sie das große Restaurant und der Schluss ist, wie sie da durchtanzen. Und ja, also sie kriegt zumindest ihren großen Wunsch. Also nicht nur den Typen, sondern eben auch das Restaurant. Ja. Das ist ja gut. Und da gibt es auch eine Mutter, die, also eine richtige, normale Mutter. Stimmt, die Mutter. Haben eine gute Beziehung, ja. Ja. Ja. Da ist dann der Vater abwesend, also irgendwann. Das ist doch aber auch absurd. Also es ist doch, können dann, jetzt bei Frozen waren ja dann auch die Eltern weg. Also ich finde es immer so ein bisschen schade, so warum dann muss dann immer familienmäßig da alles irgendwie so eliminiert werden? Oder du hast ja wirklich dann selten Fälle, wo beides da ist und irgendwie okay ist. So. Das ist bei Rapunzel hat sie beide Eltern am Ende und bei Mulan, ja, glaube ich. Aber ja, es ist schon eher nicht, es ist nicht der Regelfall, ja. Nee, und das habe ich zum Beispiel gemerkt. Und auch, dass man sich immer entscheiden muss. Ja, genau. Also genauso wie, Ariel muss sich jetzt entscheiden, irgendwie, ob sie dann überhaupt noch was mit ihren Seeleuten da zu tun haben will. Wo übrigens mir aber auch wieder aufgefallen ist, naja, gut, die anderen Seeleute, ne? Merpeople. Wo mir echt aufgefallen ist, auch wieder so krass, es gibt am Anfang so eine, also relativ am Anfang so eine Szene, wo halt das Königreich zusammengetrommelt wird, um dann da so einer Performance beizuwohnen, wo Ariel denn ja nicht da ist. Und die sind auch alle weiß. Also das sind auch so, ey, es sind stimmt. Hallo, du kannst dir dieses Menschen unter Wasser vorstellen, aber nicht. Nein. Das stimmt. So, das ist krass. Bitte. Ja, also das zeigte dieses ganze Problem da echt nochmal ganz gut. Ja, weil sonst können die sich da alles vorstellen, was irgendwie unter Wasser passiert. Ja, das wurde ja auch. Ursula als Figur ist ja eigentlich auch ganz, also das ist ja auch so ein Ding, wo wenn man die sich jetzt anguckt, lernt man diese Figuren ja nochmal anders zu schätzen. So. Mhm. Also sie einfach auch als dicke Frau und so. Mich hätte total interessiert, sie sagt ja zum Beispiel auch, sie war auch mal im Palast und wurde halt rausgeschmissen, also wahrscheinlich hat sie einfach Mist gebaut. Da hätte mich diese Backstory einfach nochmal tatsächlich noch ein bisschen mehr interessiert, habe ich festgestellt. Und jetzt ist sie einfach so auf dem Rachefeldzug und tut halt Böses, wo sie nur kann. Aber eigentlich als Figur fand ich sie sehr, sehr, sehr cool. Und sie hat auch so wie sie sich bewegt und alles, war sie sehr cool dargestellt. Also das habe ich echt nochmal ganz mit neuen Augen sozusagen gesehen. Ja, ja. Was da an der Stelle gut passt, ist, was ich eh noch erwähnen wollte, weil das, was Disney jetzt als Neuestes macht, um seine Stories wieder neu auszubringen, sind Realfilme. Mhm. Und es gibt ja jetzt schon den Cinderella-Realfilm und es gab diesen Maleficent-Film, stimmt. Sozusagen die Geschichte von Aurora, von Don Röschen, sozusagen aus der Sicht der bösen Hexe erzählt. Ja. Und Maleficent ist nochmal echt ein Thema für sich. Das werden wir jetzt nicht mehr abdecken können, weil ich den schon sehr interessant fand und das ist auch, da steckt einiges drin. Aber was halt sozusagen dem so unterliegt, all diesen Filmen, ist, dass das Böse auf einmal kontextualisiert, das Böse, die Bösewichte oder bösen Frauen kontextualisiert werden und dann sich rausstellt, ist es nicht so einfach und sie sind vielleicht gar nicht auch nur tragisch, böse, so, sie sind eher tragisch und sie sind aus irgendwelchen Gründen so geworden, weil sogar bei Cinderella, wo sie sich natürlich abscheulich benehmen und die bösen Stiefschwestern sind immer noch so ein bisschen einfach nur böse und albern, aber sie sind halt verwöhnt und ne. Aber gerade die Mutter, die von Cate Blanchett gespielt wird, und ich muss sagen, ich fand den Film echt ganz witzig, also interessant. Mhm. Und die hat halt, man kriegt dann doch schon mit, es geht auch so ein bisschen um die Struggles, dass sie halt sozusagen auch irgendwie ihre zwei Töchter hat und die versorgt sehen muss und es ihr nicht immer alles im Leben so gut lief und irgendwie ihr Leben sich sehr lieblos anhört und sie das aber auch weiß und so, das war, und ich meine, Kate Blanchett kann sowas halt auch rüberbringen, also dass das Ganze dann einfach sehr, auf einmal sehr ambivalent wird und das ist ganz spannend, muss ich sagen. Allerdings, und das muss ich auch sagen, ist mir in dem Film das so krass aufgefallen, nachdem wir das jetzt schon bei Frozen hatten, dass ich das Gefühl habe, die Figuren werden immer dünner, dass ich wirklich dachte, das gibt's nicht. Haben die in Korsaten eingeschnürt, wie Kate Blanchett und auch die Cinderella-Darstellerin. Außer das war extrem, weil es natürlich die Kostüme unterstreichen. Aber ich meine, ich will kein Dünnen-Bashing machen, wirklich nicht. Aber das ist halt einfach, mir ist es einfach nur aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, das ist, dass sie da versuchen halt diese zeichentrickhafte Optik ja in irgendeiner Weise zu übersetzen. Was offensichtlich beinhaltet, dass die Frauen irgendwie wobei ja dann die Filme oder die Realverfilmungen eigentlich eine Chance sein könnten, um natürlich, das mal aufzubrechen. Natürlich, natürlich. Ne? Das ist auch, ja, aber ja, das ist dann natürlich echt schade. Ja, und passt auch noch dazu, diese ABC-Serie, ABC gehört ja auch zum Disney-Konzern, Once Upon a Time, die eben auch mit den ganzen Disney-Figuren und den ganzen Disney-Stories agiert, auf eine nochmal deutlich anders gedrehte Variante, aber da geht's auch immer wieder darum, dass alle Figuren, die Böses tun, irgendwie in irgendeiner Weise einen Grund dafür haben und eigene Verletzungen oder halt einfach für sich beschlossen haben, wie die eine, die sagt, ich war halt nichts und alle haben sich über mich lustig gemacht und ich war nur die Tochter von Müller und dann habe ich halt einfach quasi, habe ich mir mein Herz rausgerissen im Sinne von, dann bin ich halt einfach selbstsüchtig geworden, habe gesagt, okay, jetzt geht's nur noch um mich, ich muss irgendwie sehen, wo ich bleibe. So. Und das finde ich interessant, dass sozusagen Disney ab den 2000ern sozusagen anfing, dieses Thema so ein bisschen zu beackern. So, wo kommt, aber ein bisschen außerhalb der Filme, der Zeichentrickfilme, aber ja. Also quasi nicht nur dieses reine Schwarz-Weiß, sondern immer gucken, okay, wo sind da die Schattierungen? Ja, das ist natürlich echt eine spannende Entwicklung. Ja. Mir ist es bei Dornröschen beim Originalfilm, also den ich auf Deutsch geguckt habe, auch aufgefallen, was für eine interessante Figur. Malefiz, so heißt die dann auf Deutsch, sein könnten, als sie irgendwann am Schluss, als sie so glaubt, alles erreicht zu haben, was sie erreichen wollte, sagt, heute Nacht werde ich ohne Zaubertrank einschlafen können und denkst so, oh, und dann hat die Schlafprobleme und was ist da eigentlich der los? Wow. Das ist ja, ich bin so glücklich, ich brauche keine Drogen mehr. Oder Schnaps, ja. Ja, oder? Also gut, es sind ja auch Drogen, aber trotzdem. Aber wo ich ganz gerne nochmal drauf zurückkommen wollte, weil eigentlich wir das auch im Vorfeld, als wir dann wussten, was das Thema sein wird und so, wenn ihr beide dann immer gesagt habt, so, ah, da muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu singen und so, weil diese ganzen Songs ja eben auch so ein krassen Einfluss irgendwie hatten oder zumindest das ist so das, was mir am meisten auch immer noch hängen geblieben ist. Also ich habe das jetzt auch beim Wiedergucken gemerkt, die Story, fand ich, ging dann eigentlich immer ziemlich schnell rum so. Ja, die sind in der Regel nicht sehr komplex. Nee, und aber bei den Liedern merke ich halt immer noch so richtig, wie mir dann so das Herz aufgeht und so, ah, und ich war zum Beispiel total geflasht, als ich festgestellt habe, das Lied bei Die Schöne und das Biest, wenn sie dann tanzen, von der Teekanne gesungen, das ist im Original gesungen von Angela Lansbury. Ich meine, wie cool ist das denn bitte, ja? Übrigens der erste 3D-Effekt in einem Disney-Film, diese Tanzszenen. Oder ja, das sieht total gut aus. Genau, und das hat man bei Aladdin nämlich auch super gesehen, dieser Eingang der Höhle. Diese Höhle, und wenn die zusammenfällt, da war ich damals so geflasht von dieser Höhle. Oder? Und die war auch einfach mal schön gruselig so. Mhm. Also das hat echt gut funktioniert. Da muss ich sagen, das hat gut geklappt. Genau, und aber auch A Whole New World als Hauptsong, wo sie da mit dem fliegenden Teppich unterwegs sind, ist auch noch einer, da kriege ich all the feels, wenn ich das heute höre. Das war höre. So ein bisschen der Song von mir und meinem ersten Freund. Oh. Um jetzt nochmal ein bisschen in die weil ehrlich gesagt, meine Teenager-Jahre waren sehr Disney geprägt. Ja. Wir haben nämlich auch beide zusammen, also mein erster Freund und ich, wir waren in so einer Showtanzgruppe und da waren wir alle sehr Disney-viel. Und damals gab es noch viel ist auch ja, schön. Damals gab es noch in Frankfurt, ich weiß nicht, woher das kam, ehrlich gesagt. Es war, ich meine, klar, in den 90ern war das also wenn man so junger Teenager war, dann war das eine popkulturelle Sache. Wobei, da war ich dann eher schon so 16, 17. Naja, ich war auch nicht cool. Ich war schon immer Nerd. Disney ist halt auch so über Popkultur. Also ich glaube, dem kann man sich jetzt nicht wirklich entziehen. Ja, genau. Man konnte sozusagen. Deswegen ja auch diese ganzen Memes und Überlegungen, was man bei Disney sich einfach eben noch nicht angeguckt hat. Ich meine, ich habe neulich einen Artikel gefunden, da wurde nur mit Screenshots gezeigt, so mal gibt's in Disney-Filmen Figuren mit Fingernägeln und mal nicht. Also es ist übrigens super creepy, wenn man drüber nachdenkt. Aber solche Sachen, ja, da wird ja wirklich bis ins kleinste Detail irgendwie geguckt. Aber ja, nee, erzähl mal von der Gruppe da. Nein, das ist, da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Damals gab es jedenfalls in Frankfurt noch einen Disney Store und da sind wir dann auch hingepilgert. Oh, und ja, und diese Showtanzgruppe hatte auch so gewisse Disney-Beziehungen und ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall war das damals großes Thema. Und wir durften zweimal als so Statisten wurden wir verkleidet für so Merch, quasi so Pressevorführung oder sowas von Disney-Filmen und waren dann irgendwie, da war das Kino dann abgesperrt und ich war für Herkules damals in so einem Griechen-Dress und mit Perücken und durfte mir dann da rumstehen und Stoffbeutel ausgehen. Und so. Das fanden wir natürlich wahnsinnig toll. Ich hatte gar keine Ahnung, was das für eine Veranstaltung ist, weil ich denke, klar, es war halt so eine Pressevorführung oder sowas, ja. Und so ein Presseevent und wir waren dann da halt so ein bisschen die Statisten und Statistinnen und fanden wir aber so toll, also wirklich. Und damals war für mich, weil der genau in diese Zeit fiel, wo ich mit dieser Gruppe und war der Glöckner von Notre Dame, den ich jetzt hier kaum erwähnt habe, weil der jetzt heldentechnisch leider nicht so viel zu bieten hat, Esmeralda, genau. Wenn die keine schlechte Figur ist, aber irgendwie geht's zu wenig so ein bisschen um die. Und die ist dann auch dauernd nur von allen das Liebesobjekt. Das ist so ein bisschen, eigentlich ist der Film auch ein bisschen fürchterlich. So ein bisschen aber fetischisiert. Ja. Und sie ist so irgendwie diese exotisierte Schönheit irgendwie, total Gypsy-Klischee und dann sind sämtliche Männer der Story irgendwie sind in sie verliebt, weil sie irgendwie so nett und heißblütig ist und das ist eigentlich total fürchterlich. Aber damals war der halt gerade irgendwie, und ich mochte bei dem auch so ein bisschen diese Dramatik, diesen Notre Dame und die Musik und Übrigens wie bei, also Ariel, die Schöne und das Biest, Aladdin, Pocahontas, Glöckner von Notre Dame, Herkules und Rapunzel ist von Alan Menken, der dafür auch viele Oscars bekommen hat. Und so Alan Menken in my heart, das ist sehr schön. Ja. Aber wo du das gerade sagst mit diesem quasi, überhaupt diese ganze Zeit, da kam ja dann auch noch zusätzlich dazu der Disney Club, also im Fernsehen nochmal das Format zu haben. Die 90er waren super verdisneyt. Total. Und dann kam auch noch Euro Disneyland auf. Da war ich dann lustigerweise auch mal, als ich irgendwie in Frankreich Schülerinnenaustausch hatte und in meiner Gastfamilie waren wir da im Euro Disney. Ich habe tatsächlich mal Space Mountain gemacht. Ich war noch nie in meinem Leben in einem Disney-Park. Ich auch bin sehr traurig darüber. Ja, und ich habe irgendwie, irgendein Foto mit Donald habe ich noch irgendwo. Keine Ahnung, aber das ist zwar schon so, also da war ich eigentlich schon ein bisschen zu alt dafür, aber das war trotzdem nichts, wo ich gesagt habe, das machen wir jetzt nicht, sondern das war dann schon immer noch cool genug, um hinzugehen. Nee, ich meine, aber das ist ja auch heute unter vielen, auch erwachsenen Menschen, ein ziemlicher Kult. Also Disney-Park. Heute würde ich da eh nochmal ganz anders drüber stehen. Aber klar, ich habe auch wiederum das Gefühl, das hat sich sozusagen, aber wie du schon sagtest, es hatte immer so ein leichtes Meta-Ding. Also du konntest irgendwie Heavy-Metal-Fan sein und Disney mögen. Das ist eine geile Vorstellung. Ja, aber es ist irgendwie so. Also das war zumindest bestimmte Teile davon. Ja. Ja, man muss ja auch nicht alles toll finden oder so. Und heute zeigt sich das dann halt, dass auch die eben in dieser popkulturellen Verarbeitung im Internet, dieser Mimifizierung von All Things Disney. Total. und dass eben Leute irgendwie ja so Spezialgebiete entdeckt haben oder entwickelt haben. Ich kenne jemanden, der macht einen Podcast, oder es gibt einige Podcasts nur zu Disney Parks und so eine totale Spezial-Nerd Kultur rund um Disney Theme Parks und was es da Neues gibt und die verschiedenen, ja, ich weiß, es ist und Memorabilia und wie sie früher waren und keine Ahnung, da ist wirklich, es gibt nicht mehr als einen Podcast oder ja Blog rund um diese Sachen und das ist natürlich dann wieder so ein Spezialgebiet. Mhm. Ja, aber wir können ja heute schon, wir können ja längst nicht irgendwie auf alles eingehen. Und nein, ich meine, ehrlich gesagt, habe ich sogar das Gefühl, wir haben eher nur an der Oberfläche gekratzt quasi, aber ich denke, die Faszination von gerade den Frauen- und Mädchenfiguren und die Schattenseiten, haben wir doch zumindestens einiges. Absolut. Also ich glaube, es ist einfach nicht erwähnt. Zu unterschätzen, auch gerade in dem Alter, wo wir das jetzt vorwiegend geguckt haben. Ja, wie alt wart ihr denn bei eurem ersten Film? Immer noch. Und dann, ja, also wo das sozusagen ja, wo es anfing. Ja, wo es aufkam. Ariel ist doch 92 oder so? Nee, 89. 89. Ja, ja, da war ich 9. Ja. Ja, also ich meine, ich habe den halt auch, glaube ich, im Kino gesehen. Ich dachte mal, ich wäre da schon so 12 gewesen, aber nee. Also ich werde das irgendwie dann nach der Wende geguckt haben, ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, wann das lief, aber ich habe Schneewittchen war mein allererster Kinofilm. Damals 1937. Ja, und ich bin die große Mutter von Rapunzel und habe ihr Haar. Und, genau. Entschuldigung. Aber ich weiß, weiß halt noch, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an den Film, aber ich weiß, wir sind mal bei irgendwelchen Freunden meiner Eltern gewesen und dann hatten die Kinder und ich kenne die, also wir haben irgendwie keine enge Beziehung zu denen gehabt oder so, irgendwelche Leute und die hatten Kinder und da war der Fernseher an und wir kamen halt gerade, als die anfingen, Ariel zu gucken und halt, was wir auch nur mindestens mal irgendwie, wem wir auch Respekt zollen sollten, ist dieses Schloss am Anfang jeder Filme und wie sich der Bogen darüber geht und dieses Aufatmen der kurzen Melodie. Also so, und dann fing da Ariel an und Ariel hat mich sofort wie das auch mit so einem Gefühl umgehauen. Von so, verbunden ist, ne? So heute das haben die HBO-Rausch. Absolut. Das haben die so gut hingekriegt mit dieser Melodie. Also die ist sozusagen so geschickt, wie sie sozusagen so eine Erwartungshaltung aufbaut. Mhm. Ja. Das ist irgendwie, es hat was Glamouröses, es hat was Geheimnisvolles, es hat was ganz schnell auch. Was Vertrautes, Fröhliches. Das ist Wahnsinn. Das ist so ein gutes Branding. Ja. Ja. Und Pocahontas war aber der erste Film, den ich auf Englisch gesehen habe. Und es ist ganz lustig, weil meine Cis-Mutter, die hatte zu der Zeit, so in den 90ern, einen totalen Crush auf Mel Gibson. Ausgerechnet, ja. Aber der war ja, glaube ich, noch nicht so offensichtlich schlimm, wie er jetzt offensichtlich ist. Nee. Da hat er so bestimmte in den 90ern, Dinge auch noch nicht gesagt. Ja. War eigentlich noch so okay. Und die Figur des John Smith wurde halt gesprochen von Mel Gibson. Und das hat mich auch umgehauen, der Film. Und da ist halt auch die Musik unheimlich fantastisch. Das ich muss den jetzt echt mal gucken. Ja. Ich glaube, das war zu der Zeit, als Mel Gibson gerade als cool galt, so Braveheart und genau, ja, okay, ja, das war so sehr populär. Peak Mel Gibson. Peak. Ja. Und ich habe beim Filme gucken ist mir, ich habe eine Theorie entwickelt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen großspurig, aber mir ist was aufgefallen, was ich unbedingt noch loswerden wollte als Erkenntnis. Nämlich, ich habe ganz am Anfang Recherche gesehen, es gibt eine offizielle Disney-Prinzessinnen-Internetseite und da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Da gibt es die Palace Pets, also die Palasthaustierchen. Ah. Und was haben Disney-Prinzessinnen eigentlich mit, wieso haben die so kitschige, naja, so Chihuahuas und so. Das ergibt Jasmin hat einen Tiger, also komm. Aber aber es sind halt so verniedlichte kleine Haustierchen und. Aber vielleicht ist es nur auf dieser Seite so. Vielleicht haben die das. Nein, ich komme zu was. Mir ist nämlich. Oh, okay, Entschuldigung. Okay. Ja. Mir ist nämlich was aufgefallen. Also das ist mir nach den ersten drei Filmen irgendwie klar geworden. Eine Sache, wodurch sich Disney-Prinzessinnen auch auszeichnen, ist, dass sie Tiere domestizieren. Und zwar Schneewittchen, die Tiere im Wald dazu bringt, aufzuräumen, das Haus von den Zwergen zu putzen. Aber sie domestiziert nämlich auch die Zwerge und bringt ihnen bei, wie man irgendwie richtig isst und bringt ihnen in Anführungszeichen Kultur bei. Dann haben wir Cinderella, die Tiere dazu abrichtet, ihr bei der Hausarbeit zu helfen. Und ich sehe ein Muster. Das ist total krass. Bei Dornröschen ist das nicht so ausgeprägt, aber die Tiere begleiten sie halt so im Wald, sind irgendwie wichtig. Bei Ariel, ja, sind das so ihre Freunde ja auch. Ist das so ihre und sie helfen ihr. Genau, aber ich hab halt dieses Domestizieren auch nochmal verstanden als ein Vermenschlichen. Und das zum Beispiel bei Schneewittchen werden die Tiere definitiv vermenschlicht, da sprechen die noch nicht. Andere Tiere sprechen dann zum Beispiel bei Cinderella. Und bei Ariel ist ja selber ein Fisch. Und arbeitet auf ihre eigentliche Vermenschlichung. Naja, also sie ist halb Fisch, halb ja, Mensch. Ach, aber sie will halt, genau. sie sagt, ich will ein Mensch sein. Sorry. Ja, sie will ein Mensch sein, ja. Genau. Ja, sie arbeitet ihre eigene Vermenschlichung hin. Und bei Belle domestiziert Belle, also bei Schön und das Biest, domestiziert das Biest, bringt auch dem Biest bei, wie man irgendwie sich benimmt beim Essen. Oh mein Gott, du hast recht. Und so? Wobei es weniger Belle ist, es sind mehr die Objekte, finde ich. Die Objekte, die sagen, er soll sich jetzt mal benehmen, damit sie also sich in ihn verliebt. Aber sie macht es, also die sitzen am Tisch und essen zusammen und sie ist ganz vornehm und er schlingt und die natürlich gucken die Möbel zu und so, aber sie macht's ihm auch vor. Also sie ist da nicht unbeteiligt. Nee, das fand ich tatsächlich eine schöne Stelle. Also das muss ich jetzt mal sagen, weil sie dann eine Stelle, also ne, sie ist das mit dem Löffel, er schlabbert irgendwie rum, sie ist so ein bisschen geschockt, dann nimmt sie das und schlürft das und dann schlürft er das auch. Ja, also sie bringt ihm bei. Das fand ich so einen schönen, so hey, wir treffen uns hier irgendwie so in der Mitte. In der Mitte, ja. Ja, aber es stimmt trotzdem, dass sie ihn ja im wahrsten Sinne des Wortes vermenschlicht. Mhm. Und ja, und ich finde, du hast da einen ganz interessanten Punkt, weil es ist auch wieder so ein Stereotyp von Weiblichkeit. Ja. Das sozusagen ich musste Gott, das jetzt hier beibringen. Oh mein Gott, es ist so, ja, und das ist immer die Frau sorgt für die Kulturisierung oder sowas und ich habe ich auch irgendwo als Notiz dabei, so sie ist immer irgendwie dabei, also bei Belle ist das auch gerade ganz krass, dass sie irgendwie alles was so an wildem Verhalten, sag ich mal, was jetzt als männlich konnotiert irgendwie ist, stattfindet, dass sie da irgendwie versucht eine Navigation irgendwie zu finden. Mhm. Das ist schon sehr deutlich bei ihr, ja. Und ich glaube, deswegen mochte ich Mulan eben so gerne, weil das da nicht so... Ja. Okay, ich war noch nicht fertig, Entschuldigung. Also bei Jasmin kann ich es nicht genau sagen. Also ich meine, sie hat einen Tiger als Haustier, aber... Der ist sehr cool. So. Aber auf jeden Fall auch domestiziert. Aber das ist ja sozusagen, ja. Aber dann... Aber der kann nicht sprechen. Ja? Er kann nicht sprechen. Ach so. Aber dafür ist der Papagei von Jafar sehr cool. Ich mag den so, der Jago, der ist lustig. Der rantet immer so geil. Oder weil der er die Affe. Kekse essen muss. Und Abu, genau, der Affe, der kann aber auch nicht reden, interessanterweise. Mhm. Das ist auch interessant, welche Tiere reden können oder welche nicht. Aber jetzt wird's nämlich vertrackt Pocahontas. Okay. Und ich muss mal aufpassen, dass ich mich nicht verhasple. Pocahontas hat auch Tierfreunde. Pocahontas Tierfreunde sprechen nicht. Und mir ist aufgefallen, dass bei Pocahontas nicht versucht, die Tiere zu vermenschlichen oder zu, in Anführungszeichen, kultivieren. Und ich glaube, da spielt nämlich der Faktor Race insofern eine Rolle, dass Pocahontas und ihre anderen Mitmenschen von den Siedlern als Wilde betrachtet werden, die es zu domestizieren gilt. Das heißt, Pocahontas ist an der Stelle gar nicht in der Rolle. Also insofern keine Disney-Prinzessin, weil sie nicht diese Rolle hat von ich kann andere domestizieren. Das ist eine spannende Theorie. Ja. Ja, aber das ist ja auch sozusagen wieder ihr, so ein bisschen ihr Klischee, wie sie so so im Einklang mit der Natur lebt. Ja. Und natürlich beibringen will, die Natur wertzuschätzen. Das ist ja sozusagen ihr Main Song dann auch. Und das ist ja auch erstmal kein schlechtes Vorhaben oder irgendwie. Nein, es widerspricht sich überhaupt aber nicht. Es widerspricht sich nicht, aber es ist halt trotz allem halt wieder auf eine Weise dargestellt, die sehr klischeehaft so, so ein bisschen der edle Wilde mäßig. Ja. Also das ist ja schon auch ein, vielleicht ist es so ein negativ konnotiertes, aber trotzdem ein bisschen rassistisches Stereotyp. Das ist, ja. Und dann, also Pocahontas, die nicht in der Position ist, andere zu domestizieren. Und dann, der bei Mulan, da kann ich gerade nicht viel zu sagen, aber dann bei Tiana und dem Frosch, Tiana muss sich selbst vermenschlichen. Und das ist halt auch irgendwie, kann man sagen, problematisch, ich weiß nicht, dass Tiana auch nicht in der Rolle ist, andere Tiere zu domestizieren, sondern sie selber ist das Tier, das auf eine Vermenschlichung hinarbeitet, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als Ariel das tut. Ja, interessant. Ich meine, gut, Tiere spielen natürlich immer eine große Rolle in Disney-Filmen. Ich glaube schon einfach auch, weil das irgendwie als das ist oft ein bisschen, ist auch dient als Comic Relief, also wir sagen, es ist immer so ein bisschen, sorgt für den Humor und so ein bisschen für so eine Niedlichkeit und sowas. Aber gerade wenn es jetzt wiederum dieses Prinzessinnenbild ist, das ist auch was, was man in anderen, also gerade an kleine Mädchen gerichteten Erzählungen, da gibt es ja die berühmt-berüchtigte Prinzessin Lilifee, die irgendwie auch so kommerziell so krass ausgeschlachtet wurde. Und da geht es halt auch immer darum, dass die sich so gut mit Tieren versteht. Also sozusagen dieses Prinzessinnen und Tiere-Ding, das ist irgendwie so, aber halt auch wieder dieses Mädchen, Prinzessinnen, wie auch immer, müssen tierlieb sein und sind irgendwie so ein bisschen die Guten, die dafür. Ja, das ist wieder dieses soziale, sich um andere kümmern. Genau, Ding, sich kümmern. Das ist ja übersetzt. Deswegen, wie gesagt, fand ich das ja so nett, dass das bei dem Prinzen von Ariel eben auch bei ihm ein Thema war, dass er Tiere mag, so. Deswegen fand ich das da eigentlich ganz schön. Aber wo du das sagst, Comic Relief, also dann nochmal Shoutout an Scuttle von Ariel, weil ich habe wieder so gelacht, diese Szene, wo er irgendwie den Fuß sich ans Ohr hält und sagt so, ich höre keinen Herzschlag. der ist einfach so schön. Ja, das stimmt. So schön daneben irgendwie, auf eine nette Art. Ja. Aber ja, du hast da aber nochmal eine sehr gute Dimension aufgemacht, die wir, glaube ich, so noch nicht hatten. Das ist sehr spannend. Also da gibt's bestimmt schon Abschlussarbeit. Na, da bin ich sicher. Aber dieses dieses Weiblichkeitsbild, was da so vermittelt wird, es läuft halt dann doch sehr oft auf so eine gewisse Bravheit dann doch wieder raus. Ich weiß es nicht. Also was interessant ist, weil ja die Figuren fast alle irgendwie mit so ich will irgendwie ausbrechen oder ich fühle mich halt gefangen. Aber halt nicht zu krass. Aber nicht zu krass und vor allem auch aber eigentlich bin ich ja eine, die immer lieb ist zu allen. Ja? Genau. Also diesen Widerspruch. Ja. Mhm. Und da ist es natürlich schön, dann zu sehen, wenn, ich glaube, das war auch bei Elsa und Anna jetzt ganz interessant in Frozen, dass Anna halt dann nicht mehr so richtig lieb ist. Und sie will sich auch nicht um Leute kümmern, ja. Sie möchte allein sein und verdammt nochmal in Ruhe gelassen werden, damit sie hier in Ruhe in der Kälte sein kann, weil ihr macht die Kälte nichts aus. Ja. Und die Einsamkeit auch nicht. Ja. Natürlich wird es dann am Ende wieder so ein bisschen gebrochen und dann sind sie doch wieder alle zusammen und alles ist schön, aber gut, da geht's ja um Schwesternliebe dann und das ist auch sehr, sehr schön. Aber das mochte ich an der Figur irgendwie ganz gern, aber das fehlt, finde ich, noch total, ist, dass sich Figuren irgendwie daneben benehmen oder auch mal wütend sind oder so, das ist bei Merida ganz schön, aber dafür tut sie dann halt auch irgendwie echt ganz viel Scheiße bauen und muss das dann irgendwie wieder gerade rücken, was am Endeffekt die Dinge tatsächlich besser macht. Aber ja, man würde sich dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Rebellentum wünschen, aber da ist man, denkt man sich dann, vielleicht ist man da bei Disney auch an der falschen Adresse, aber ich glaube, es kann schon gehen, also es kann schon mehr in diese Richtung gehen. Also ich sag mal, wenn man sich die Entwicklung anguckt und wenn sie jetzt nicht wieder komplett davon abkommen, weibliche Heldinnen noch zu haben, ob jetzt Prinzessin oder nicht, dann besteht schon eine Chance, dass es mehr in die Richtung geht und das finde ich eigentlich dann ziemlich cool. Ja. Gut, ich denke, wir werden mal langsam zum Ende kommen, aber wir können ja, zwei Ausblicke gibt es ja schon. Der nächste Disney-Film ist angekündigt, also der nächste Disney-Prinzessin-Film in dem Sinne, naja, es ist kein Prinzessin-Film, aber ein Film mit einer weiblichen Heldin, hurra, und zwar Moana, der sich in so einem polynesischen Universum abspielen wird, also irgendwie Südsee und sie sieht auch eher so aus, als würde sie Abenteuer erleben gehen und das finde ich sehr cool und sie haben dafür auch schon ein hawaiianisches Mädchen gecastet, die sie singen und sprechen wird und das finde ich eigentlich auch sehr toll. Und außerdem machen sie gerade ja einen Realfilm nach Die Schöne und das Biest und da Ian McKellen wird Lumiere. Und Emma Watson? Und Emma Watson ist Belle. Ja. Und, oh mein Gott. Wo man auch noch so sagen kann. Sie wird dieses gelbe Kleid tragen. Es könnte großartig werden oder fürchterlich. Man wird es sehen. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Ja. Oh Gott, ich fürchte, das muss ich dann sogar fast gucken, ja. Und wollt ihr vielleicht zum Abschluss noch sagen, wenn ihr euch eine aussuchen könntet, welche Disney-Prinzessin wärt ihr? Mulan. Das ist echt schwer. Mulan, die kann voll badass kämpfen. Mhm. Den habe ich halt nur einmal gesehen und du musst den nochmal sehen, der ist so gut, also wie der echte Rollenfall und so weiter. Auf jeden Fall. Hat da nicht Eddie Murphy den Drachen gesprochen? Egal, darum geht's ja gar nicht. fiel mir nur gerade so ein. Ach, ich glaube, es muss Ariel sein, weil sie irgendwie so als die erste dann doch, aber ich könnte mich zum Beispiel nicht entscheiden, ob ich jetzt die Fisch-Ariel sein wollen würde oder die menschliche Ariel. Mhm. Da haben wir schon ein Problem. I want it all. Ja, wir würden dann doch das etwas anders machen alles. Ja, definitiv. Ich glaube, ich würde gerne sein Mulan oder Pocahontas, weil sie beide irgendwie badass und mutig und so sind. Aber ich glaube tatsächlich realistisch ist es, unabhängig von Ariel und roten Haaren und so, Belle, Bücher lesen, Nerd sein, das ist schon auch. Das stimmt. Nah. Ja, oder Merida würde ich, glaube ich, auch noch. Mhm. Die ist mir sehr ins Herz gewachsen. Ja, ich glaube, irgendwo da bewege ich mich. Ja, aber die ganzen Geschichten. Obwohl ich gar keine roten Haare habe. Müssten dann grundsätzlich etwas anders machen. Das sowieso. Und sie müssten mehr WLAN-Empfang haben. Ja, oh mein Gott, hätte Rapunzel iPhones Internet generell gehabt. Es gibt es doch bestimmt auch schon als Meme, Disney-Prinzessin mit iPhones. Obwohl, doch, ja, es gab doch irgendwie eins mit, wenn sie irgendwie Smartphones hätten und sowas. Das können wir auch verlinken. Oh, die Linkliste wird lang und meme-reich. Ja, gut. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an der dritten Folge Kleiner Cast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.